Und wenn Allah die Menschen für das belangen wollte, was sie verdient haben, würde er auf ihrer Oberfläche kein Tier übrig lassen. Aber er stellt sie auf eine festgesetzte Frist zurück. Und wenn dann ihre Frist kommt, so wird er sie belangen. Denn gewiss, Allah sieht seine Diener wohl.